tief im Honig meine Tatze, den ich wirklich gerne schmatze, bin der braune, dicke Zottelbär. Ich singe Haja, Yippie, Yippie, Yay. Singe Haja, Yippie, Yippie, Yay. Ich singe Haja, Yippie, Yippie, Haja, Yippie, Yippie, Haja, Yippie, Yippie, Yay. In meinem Fell, da fühle ich mich wohl. Und mein Zirkus, der ist wirklich toll. Ja, toll! Ja, wir reisen um die Erde und ich tanze auch so gerne, bin der braune, dicke Zottelbär. Ich singe Haja, Yippie.